1. Daraufhin kamen Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem zu Jesus und fragten ihn. 2. Warum übertreten den Jünger die Überlieferung der Alten, indem sie sich die Hand nicht waschen, bevor sie Brot essen? 3. Aber erwidert ihnen, warum übertretet ihr sich das Gebot Gott zum ihr eigenen Überlieferung willen? 4. Denn Gott hat befohlen, ere Vater und wer Vater oder Mutter verflucht, soll mit dem Tod bestraft werden. 5. Hingen lert, wenn jemand zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, was du von mir erhalten konntest, ist ein Opfergeben Gott. 6. Dann braucht seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu ehren. So hat das Gebot Gottes durch ihr Überlieferung Osserkraft gesetzt. 7. Hüchler. Jesaja hat treffend über Juk prophesied, 8. Diocese vokert ming mit den Lippen, doch hers ist weit von mir entfernt. 9. Vergeblich wären sie mi, indem sie menschlich gebot als lehren verbreiten. 10. Danach rief die Menschenmensch zu sich und sagt zu ihnen, hort zu und verstet, 11. Nicht das, was in den Mund gelangt, wären reinig den Menschen, sondern das, was aus dem Mund kommt. Das waren reinig den Menschen. 12. Daraufhin traten die Jünger nahe und fragten ihn, weißt du, dass die Pharisäer sich in diesem Wort, das sie gehört haben, gestossen haben? 13. Aber antwortet, geht flans, die mein himmlischer Vater nicht geflant hat, word entwurzelt werden. 14. Last sie sind blind Führer von Blinden. Wenn aber ein Blinder einen Blinden führt, wer den bade in ein Grub fallen. 15. Petrus erwidert ihm, erklär uns Diocese Gleichnis. 16. Sagt, seid ihr immer noch one verstandnis? 17. Begreift nicht, das als, was in den Mund gelangt, in den Borch konnten dann in die Toilette ausgeschieden word. 18. Was aber aus dem Mund hervorget, das kommt aus dem Herzen, und das waren reinig den Menschen. 19. Den ausdem Herzen kommen bos Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falsches Zunis und Lasterung Herveia. 20. Die sind die Dinge, die den Menschen waren reinigen. Das Essen mit Ungewaschen in Handen hingen waren reinig den Menschen nicht. 21. Jesus verliest die sen Ort und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon Zurück. 22. Und sie, ein kanonäisch Frau, die aus Gina gegen stammte, rief, habe barmen mit mir, Herr, du Sohn Davids. Mein Tochter word von einem Dämon schwer geplagt. 23. Aber antwortet kein Wort. Als sein Jünger herentreten, beten sie in, schick sie weg, den sie schreit uns nach. 24. Aber erwidert, ich bin nur zu den Verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt worden. 25. Sie aber kam, warf sich vor ihm nieder und sagt, Herr, hilf mir. 26. Antwortet, es ist nicht richtig, das Brot der Kinder zu nehmen und es den kleinen Hunden hinzuwerfen. 27. Sie aber sagt, J. Herr, den Ort die kleinen Hand essen von den Krümeln, die vom Tisch ihrer Herren fallen. 28. Daraufhin antwortet Jesus, O Frau, dein Glaube ist groß. Es geschehe dir, wie du es wünschst, und ihr Tochter war von dieser Stunden geheilt. 29. Jesus zog von dort weiter, kam in den Galiläischen See, stieg auf den Berg und setzte sich dort nieder. 30. Gross Menschenmengen kamen zu ihm, brachten Lahme, verkrüppelte, blind, stumme und viel and a cranky mit und legten sie ihm zu fassen, und erhalte sie. 31. Die Mensch staunte, als sie sah, why die Stammen sprachen, die verkrüppelten gesund werden, die Lahmen gingen und die Blinden sahen, und sie priesen den Gott Israels. 32. Jesus rief sein Jünger zu sich und sagt, ich habe mitleid mit der Mensch, denn sie sind nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Ich mochte sie nicht hungrig wegschicken, damit sie auf dem Weg nicht erschöpft zusammenbrechen. 33. Die Jünger fragten ihn, wo her sollen wir in dieser Einod so viel Brot bekommen, ein solche Mensch zu sättigen. 34. Jesus fragte sie, wie viel Brot hat sie? antworteten, sieben, und einige Feastche 35. Und er befahl der Mensch, sich auf den Boden zu setzen. 36. Dann nahm er die sieben Broten die Feastche, dankte Gott, brach sie und gab sie den Jungen, und die Jünger verteilten sie an die Menschenmengen. 37. Al Assen und Werden satt, und man sammelte die übrig geblieben in Brocken ein, sieben vol Korb. 38. Die Saal der, die gegessen hatten, betrug 4000 Männer, abgesehen von Frauen und Kindern. 39. Danach endlich die Menschenmengen, bestieg das Schiff und fuhr in das Gebiet von Magadon.